Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Und die Woche beginnt wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer offenen Sendung, mit einer offenen Themensendung. Und offene Themensendung heißt, bedeutet, dass ihr ganz einfach bei mir anrufen könnt, hier jetzt live, mitten in der tiefen Nacht, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Ebenfalls die Faxnummer 0800 5678 110. Martin, 26, ist der Erste. Hallo Domian. Hallo Martin, guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar, mein Problem ist folgendes. Ich war am Samstag, hatte meine Freundin ihren Geburtstag nachgefeiert. Mhm. Und da haben wir alle ein bisschen viel überm Durst getrunken, würde ich sagen. Und dann hat meine Freundin und noch ein Freund von ihr und von dem eine Bekannte, die hatten bei mir mit geschlafen. Und lagen wir dann im Bett, also meine Freundin und ich erst alleine. Und dann wollten wir miteinander schlafen und dann kam dann die Freundin dazu. Und dann hatten wir auf Deutsch gesagt zu dritt dann Sex. Aha. Und ja, so weit, so gut, ne? Ja, so weit, weiß ich nicht, ob das so gut war, weiß ich nicht, weil... Lass mich doch nochmal fragen, die anderen haben, da waren noch andere Leute, die mit in der Wohnung geschlafen haben. Ja, also der Bekannte, der hat im Wohnzimmer geschlafen, weil er betrunken war. Ich meine, wir waren alle betrunken. Der war im Wohnzimmer. Die Freundin, ja. War die denn mit in eurem Schlafzimmer? Ja, klar, wir waren zu dritt. Alle vier betrunken, nur der andere Junge, der war... Mhm. Nee, meine Frage war, ob die auch im Schlafzimmer vorhatte zu übernachten, auf einer Liege oder sowas. Nee, also ich habe ein großes Futonbett und da wollte ich eigentlich nur mit meiner Freundin alleine drin schlafen. Ja, das habe ich schon verstanden. Meine Frage, ich versuch's mal nochmal. Die andere Freundin, die dann dazugekommen ist, wo sollte die denn eigentlich schlafen? Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, na. Und dann hat die irgendwann die Tür aufgemacht. Ja, und dann stand sie dann in der Tür. Und stand in der Tür und hat sich dann zu euch ins Bett gekuschelt. Genau. Und ihr habt nicht geschrien, ihh, weg oder sowas. Das nicht, nee. Sondern ihr habt gesagt oder gedacht, warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Also, weiß ich nicht. Irgendwie der innere Schweine. Und ich meine, es war auch irgendwie war schön gewesen, weiß ich nicht. Also man hat das nicht vorher großartig besprochen, sondern es geschah dann. Ich meine, wir hatten, okay, auf der Party hatten wir aus Joke gesagt, wo... wir machen gleich noch auf Deutsch gesagt Flottenvierer. Achso, also es wurde schon vor... Ja, nee, das war aber nur Spaß. Naja gut, aus Spaß, wissen wir ja alle, wird oft ernst. Ja, eben. So, jetzt ist natürlich die grundsätzliche Frage erstmal, wie war's? Ja, einerseits war es schön, also es war für mich das erste Mal, also überhaupt jetzt mit zwei Frauen, also nicht mit einer Frau, sondern mit zwei. Hast du dich denn schön verwöhnen lassen von zwei Frauen? Wenn man schon mal die Chance hat, mit zwei Frauen... im Bett zu liegen. Ja, doch sehr, würde ich sagen. Einerseits war es schön, aber andererseits? Andererseits, weiß ich nicht, der Tag danach, konnte ich meiner Freundin nicht in die Augen gucken. Konnte deine Freundin denn dir in die Augen gucken? Ich meine, ich habe mich ein paar Mal gefragt, was mit mir los sei und ich habe zu ihr gesagt, es wäre nichts, aber in Wirklichkeit habe ich dann über die vergangene Nacht gedacht. Mhm. Hast du denn mit deiner Freundin jetzt seitdem, du bist ja heute, naja, heute ist erst Montag, aber immerhin, mit ihr noch nicht über diesen Vorfall in Anführungszeichen gesprochen? Wir hatten also hier per Handy, SMS hatten wir gesendet und da hatte sie so Andeutungen gemacht, aber da hatten wir dann das Thema gewechselt. Achso, das heißt, du weißt gar nicht genau, was deine Freundin denkt und wie sie das empfunden hat. Eben. Aber du hast ein schlechtes Gewissen eigentlich... brauchst du das doch gar nicht zu haben, weil... Freundin, die hat auch mit ihr geküsst, weil das sind auch Freunde. Die beiden sind Freundinnen und die fingen dann auch an, sich zu küssen. Also, weiß ich nicht. Also einerseits denke ich, dass meine Freundin das schon mal gemacht hat, aber wir hatten da noch nie sowas gesehen. Ach so, da schleicht sich jetzt ein Verdacht bei dir ein, dass die beiden da schon gewisse Erfahrungen haben. Ja, eben. Aha. Aber hast du denn persönlich, du hast gerade gesagt, du hättest auch ein schlechtes Gewissen. Vor wem oder wegen was hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, weil irgendwie meiner Freundin jetzt, vielleicht denke ich auch hier, dass sie das auch noch nicht vorher hatte und dass sie jetzt auch irgendwie denkt, der steht auf Gruppensex oder so. Und es gibt ja solche Frauen. Und ja, aber also schlechtes Gewissen, finde ich, musst du nicht haben, weil deine Freundin das ja nur mitgemacht hat. Ja, ja, die. Klar, sicher, aber spannend ist natürlich. Alkohol treibt viel. Ja, natürlich, klar. Aber interessant wäre ja jetzt wirklich herauszubekommen, wie deine Freundin die ganze Nacht empfunden hat. Ich finde das komisch, dass du deine Freundin noch nicht angerufen hast und hast gesagt, hey, guck mal, wie war denn das? Wie fandst du? Also ich sehe meine Freundin nur am Wochenende und aber also, es gibt ja heutzutage, wie du gerade schon gesagt hast, auch so die Funktelefone oder normale Telefone, wo man mal anrufen kann. Nee, also ich hatte dann auch noch am Sonntag mit meinem besten Freund drüber gesprochen. Ja. Und der hat es zu mir gesagt, Martin, ich würde mit Yvonne drüber reden. Mhm. Und fertig, ne? Ja, also es klingt wirklich so, als wäre das so ein netter Schmankerl gewesen, der euch da passiert ist. Mhm. Und beide haben Spaß gehabt, also drei haben Spaß gehabt und schwammen drüber. Ja, also ich weiß nicht, also wenn ich nüchtern gewesen wäre, das weiß ich tausendprozentig, wäre das nicht passiert. Mhm. Hast du denn da moralisch auch Bedenken, dass du das gemacht hast? Ja, findest du das eigentlich blöd, so etwas zu machen? Weiß ich nicht, wenn ich daran denke, also jetzt auch. Also ich habe voll das schlechte Gewissen im Magen, weiß ich nicht. Ja, aber vor wem? Wenn da jetzt zwei andere Frauen gewesen wären und nicht deine Freunde, dann wäre das ja vielleicht noch für mich auch eher verständlich. Aber das Wort schlechte Gewissen zu gebrauchen. Oder ist es doch eine Form, dass du denkst, irgendwie bin ich meiner Freundin, obwohl sie dabei war und ja, obwohl sie es wusste? Ja, genau. So ein Gefühl hast du. Mhm. Ja, genau, weil ich ja auch mit der anderen dann, ich habe mit der geküsst und du hast mit der geküsst. Also wir hatten auch Petting dann und deswegen. Habt ihr dann auch richtig zusammen geschlafen? Du ja, also mit meiner Freundin habe ich. Mit der anderen Frau nicht? Nein. Mit der anderen, ja. Mhm. Also, deine moralische Bewertung, die liegt natürlich bei dir. Wenn du grundsätzlich so etwas ablehnst, muss man das respektieren. Und dann kann man nur wirklich sagen, es ist in einem Alkoholrausch entstanden. Aber viel wichtiger finde ich erstmal, dass du jetzt mit deiner Freundin mal abklärst, wie sie das gefunden hat und ob sie dann auch sagt, pass auf, Martin, ist halt jetzt passiert und ist ja weiter nicht schlimm. Und, ja, und klären sollst du vielleicht auch noch die Frage, die dich ja offensichtlich auch etwas beschäftigt, ob die beiden das schon mal miteinander gemacht haben. Ja, das wäre eine Maßnahme. Ich meine, wirklich, also. Ja, nee, Martin, das wäre ein Hammer, wenn das rauskäme, dann wäre deine Freundin dir untreu gewesen mit der anderen Freundin. Wie war das jetzt? Ich meine, das wäre nur wirklich ein Hammer, wenn dabei rauskäme, dass sie schon sexuellen Kontakt mit der Frau hatte vorher. Also, ach so, als wir zusammen waren, ja, das stimmt. Das wäre dann natürlich nicht schön gewesen, das stimmt. Ja. Deswegen, ja. So. Ich würde sagen, wir verbleiben jetzt einfach mal so, oder wir einigen uns, dass du so schnell wie möglich deine Freundin noch vor dem Wochenende mal anrufst und sagst ihr ganz einfach, hier, ich habe ein ungutes Gefühl von wegen Samstagnacht und lass uns mal ein paar Worte wechseln darüber. Ja? Okay. Und alles klar, Jürgen. Alles Gute. Okay, dann bedanke ich mich. Ja, wiederhören. Alles klar, tschüss. Wenn ihr mich auch anrufen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Andrea, das ist nicht die Andrea aus Big Brother. Oder vielleicht auch 29, hallo? Nee, nicht die aus Big Brother. Kennst du die? Das fehlt mir noch. Ich habe da heute erst einmal reingeguckt. Heute ist das erste Mal erst? Ja, aha. Auch nur, weil wir auf dem Geburtstag waren. Und wie fandst du es? Naja, ist nicht so mein Ding. Kannst du auch gar nicht beurteilen, wenn du jetzt erst einmal reingeguckt hast. Dann ist es super langweilig, glaube ich. Es ist wenn interessant, wenn man das immer verfolgt. Kann schon sein, weiß ich nicht. Aber es ist nicht dein Thema und darauf wollen wir auch gar nicht drüber reden. Genau. Sondern, über was reden wir? Mein Thema bezieht sich eigentlich auf letzte Woche von Donnerstag auf Freitag die Nacht. Ja. Ein Leben, ein Moment, der mein Leben verändert. Mhm. Und zwar habe ich letztes Jahr im Oktober, Ende Oktober, habe ich durch eine Totgeburt meine Tochter verloren. Mhm. Ja, und seitdem ist eigentlich, ja, nicht eigentlich, ist nichts mehr so, wie es eigentlich mal war. In wievielten Monat warst du schwanger? Das war die 30. Schwangerschaft. Die 30. Schwangerschaft. Ja. Wie ist es zu beziehungsweise an dem Tag, wo ich in die 31. ging, hat sie eben ihren letzten Herzschlag getan. Mhm. Kann man sagen, warum sie verstorben ist? Ja, mittlerweile weiß ich jetzt schon. Also wir haben eine Obduktion veranlasst und das war also eine Plazenta-Insuffizienz. Das heißt genau? Das Kind ist nicht ausreichend genug versorgt worden. Mhm. Die war also wesentlich zu klein und ja, auch zu leicht. Es hat in der 30. Woche das Herz aufgehört zu schlagen. Ja. Aufgehört zu schlagen, hast du gesagt. Ja, man hat also, ich habe schon eine ganze Woche vorher im Krankenhaus gelegen, weil eigentlich hat man dann schon nur noch auf den Tod gewartet. Ach so, das war vorauszusehen, dass da irgendetwas... Das war zu dem Zeitpunkt schon vorauszusehen, ja. Ich wollte dich jetzt fragen, wie du gemerkt hast, dass das Kind tot ist. Ja, gemerkt dadurch, dass... man hat mich also zu einer Praxis geschickt, wo ich so ein größeres Ultraschall machen lassen sollte. Und da ist dann einmal festgestellt worden, dass Jessica eben nur eine Nabelschnurarterie hat und die Aortastruktur andersrum war. Aber das war noch nicht so gravierend. Ich sollte also in 3 Wochen wiederkommen. Und ich habe im Bekanntenkreis, habe ich also einen Gynäkologen, nachdem ich den Befund dann davon hatte, habe ich den natürlich angerufen, was die ganzen Werte waren. Das ganze lateinische Zeug verstehe ich natürlich nicht. Ja, und mittlerweile war es so, dass die Kindsbewegungen eben weniger geworden waren. Sie hat also nicht mehr auf das reagiert, worauf sie sonst reagiert hat. Und das war auch der Grund, weswegen du ins Krankenhaus gekommen bist? Das war der Grund, dann, warum ich einmal nochmal den Freund eben drauf gucken lassen habe. Und dann lagst du eine Woche im Krankenhaus und dann ist das Kind verstorben. Ja, wobei mir zigtausend Ärzte gesagt haben, also ich habe mich wirklich auch in dem Moment in jeden Strohhalm geklammert, den ich kriegen konnte. Ist dann die Geburt künstlich eingeleitet worden oder gab es einen Kaiserschnitt? Oder? Nein, Kaiserschnitt wird dann nicht gemacht. Ich musste das Kind auf normalem Wege zur Welt bringen. Hast du das Kind gesehen? Ja. Ich habe es im Arm gehabt. Und du hast ihr ja auch einen Namen gegeben, wie du gerade gesagt hast? Ja, sicherlich. Ja. Ich hatte vor einer Weile ein Gespräch mit einer Zuschauerin, einer Zuhörerin, die in ähnlicher Situation war wie du. Und ihr lag so sehr viel daran, dass das Kind auch eine ganz normale und ordentliche Beerdigung bekommen sollte. Wie habt ihr das geregelt? Im Krankenhaus waren so viele Dinge, die man entscheiden musste. Auch vorher, die war noch in Sprache gewesen, das Kind womöglich holen, obwohl dem Kind keiner noch eine Überlebenschance geboten hat. Und da haben wir eigentlich gesagt, wir lassen sie wohl obduzieren und lassen sie dann aber vom Krankenhaus eben anonym beerdigen. Ja, und dann saß ich hier zu Hause und das ließ mir keine Ruhe, dass ich nicht wusste, wo meine Tochter ist. Ja, und dann habe ich mit einer gesprochen, die leitet so eine Selbsthilfegruppe, aber das hat die selbst aufgebaut, das ist also kein eingetragener Verein oder sowas. Und die sagte mir dann, war schon eine Woche vergangen, die sagte mir, ich soll in eine Pathologie anrufen und schauen, dass ich meine Tochter wieder bekomme. Da habe ich gesagt, nicht nach einer Woche. Und da sagte sie, sie kennt Eltern, die haben die Kinder nach 7 Wochen wiederbekommen. Ja gut, schlussendlich war es so, dass ich die Kleine wiederbekommen habe und sie auch ganz normal hat beerdigen lassen. Also ich habe schon jetzt ein Grab. Es wäre sicher ein sehr großer Fehler gewesen, wenn du das nicht gemacht hättest. Ne? Ich denke schon, ja. Obwohl, ich habe auch gesagt, das hilft mir, wenn ich dann davor stehe. Aber ist es nicht dennoch beruhigend für dich oder tröstend für dich, dass du das an eine Stelle hast, wo du weißt, da liegt sie und kannst du auch hingehen? Das auf jeden Fall. Also, ist denn aus der pathologischen Untersuchung noch irgendetwas Besonderes hervorgegangen, außer dem, was du gerade schon gesagt hast? Nein, außer dass eben, dass eine Plazenta-Insuffizienz vorlag. Ich meine, das war auch ganz offensichtlich. Ich habe auch die Plazenta gesehen und... Hast du das Kind danach auch nochmal gesehen, nach der pathologischen Untersuchung? Nach der pathologischen Untersuchung nicht. Nein, ich hätte es gerne getan, weil spuken so viele Gedanken durch den Kopf. Ist sie auch wirklich jetzt im Sarg, weil man geht dann ja zum Beerdigungsinstitut und die holen das Kind dann auch im Krankenhaus ab. Und da hatte ich so diese Wahnvorstellung, ist sie da überhaupt jetzt drin oder lassen die womöglich einen leeren Sarg darunter. Ne? Aber mir ist dann von mehreren Seiten eben abgeraten worden, es nicht mehr zu tun, weil sie eben nun mal die Blessuren der Obduktion hat. Ne? Weißt du denn, ob alle Organe noch bei dem Kind waren? Nein, das weiß das ich weißt nicht. Du nicht. Hm. Nein, aber ich denke mal schon, weil dadurch, dass sie eben, ich weiß, dass da auch viel Schmu mitgemacht wird, man hört es immer wieder, aber ich denke mal, dass sie von Jessica so nichts entnommen haben oder rausgehalten haben, hätten sie ja dadurch, dass sie unterentwickelt war, hätten sie damit sowieso eigentlich nichts mehr. War zwar alles vorhanden, aber eben alles unterentwickelt. Andrea, war die Jessica denn dein erstes Kind? Nein. Nein. Das macht es eben, sag ich jetzt mal, irgendwo zum Glück für mich leicht, nicht leichter in dem Sinne. Also ich habe öfters jetzt... Wie viele Kinder hast du? Ich habe einen Sohn. Einen Sohn. Wie alt ist der? Der ist jetzt 11 geworden. Du hast du gerade am Anfang aber gesagt, als wir uns angefangen haben zu unterhalten, seit dieser Totgeburt letzten Oktober, ist alles anders in deinem Leben? Ist alles anders, inwiefern? Ja. Ja, ganz speziell, was meine Ehe anbelangt. Ganz speziell. Warum? So der Kleine, der merkt das nicht und der kriegt das so auch nicht mit. Und für den läuft das Leben wirklich ganz normal weiter. Er merkt auch an mir wohl so keine Veränderung. Mhm. Aber in der Ehe ist eine Veränderung da? Ja, nur ganz groß sogar. Inwiefern und warum? Ja, also dass wir wirklich schon absolut vorm Ende unserer Ehe standen, obwohl wir erst letztes Jahr geheiratet haben. Ja, es hat uns in ein dermaßen großes Loch gerissen. Es hat uns, man sagt ja immer, Leid verbindet. Uns hat es meilenweit entfernt. Meilenweit. Also das eventuelle Ende der Ehe war bedingt durch diese Totgeburt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Aber wie ist das zu erklären? Wie war denn die Ehe vorher, bevor dieses Unglück geschehen ist? Ja, eigentlich sehr harmonisch. Eine große Liebesbeziehung? Ja. Ja, die Liebe ist auch nach wie vor da, also auf beiden Seiten. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich auch zum Glück. Versuchen wir mal zu erklären. Von wem geht denn die Distanz aus? Von deinem Mann? Oder geht sie auch von dir aus, dass du auch irritiert bist in dieser Lebensgemeinschaft? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Es ist einfach nur so, mein Mann, der redet nicht darüber. Also Jessica wird hier vollkommen totgeschwiegen, das ist hier kein Thema mehr. Hat er denn Jessica auch gesehen damals? Einmal ganz kurz, ja. Und seitdem habt ihr nie wieder drüber geredet? Ja, im Anfang, was heißt drüber geredet, wenn einer angefangen hat überhaupt, dann war ich das. Und dann habe auch ich nur geredet und er hat dann zugehört und ja, hast du ich habe dann ihm auch leider dann auch des Öfteren vorgeworfen, dass für ihn wohl Jessica gar nicht existiert hat. Weil es auch so rüberkommt. Er hat zum Beispiel einmal zu mir gesagt, sie hätte nicht gelebt. Und das war ein Ausspruch, den ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und also daraus hast du so geschlossen, dass er mit anderen Worten sagt, es war ja nicht ganz so schlimm, als wenn sie schon auf der Welt gewesen wäre. Na, er geht also mit der Wie hat er sich denn bei der Beerdigung verhalten? Ja, ich sag mal, mein Mann ist in allen Dingen, was jetzt so negative Dinge anbelangt, ist er eigentlich eher der Typ, der schweigt. Der alles und in sich reinfrisst und dem man auch sehr, sehr schlecht irgendwas anmerkt. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass beinahe die Ehe kaputt gegangen wäre. Durch was habt ihr euch dann wieder, oder warum wieder ein bisschen gerappelt? Ja, weil wir beide irgendwo gesagt haben, das kann jetzt nicht gewesen sein. Und wir haben ja dann auch noch den Großen, obwohl der Große ja nicht von ihm ist, er ist aus meiner ersten Ehe. Aber Andrea, wenn das so eindeutig auch von deiner Seite zuzuordnen ist, dass es ganz klar mit der Totgeburt von Jessica zu tun hat, dann liegt es ja offensichtlich auch ausschließlich daran und daran, dass er damit nicht umgehen kann und er sich dir nicht mitteilen kann. Dass er dir nicht sagen kann, was in ihm vorgeht. Und du Äußerungen von ihm vielleicht dann auch missverstehst, kann ja auch sein, die er gar nicht so gemeint hat. Und dadurch sich das so hochgeschaukelt hat, dass jetzt nur noch Schweigen da ist. Habt ihr denn gemeinsam mal darüber nachgedacht, weil das scheint mir wirklich in dem Fall sehr angebracht, dass ihr, wenn es auch nur ein paar Mal ist, um den Knäuel so ein bisschen zu entknoten, mal zu einer Eheberatungsstelle gehen würdet? Ja, gefallen ist das schon. Es ist auch schon eine Therapie gefallen, dass wir vielleicht gemeinsam eine Therapie machen. Mein Mann war jetzt kurzzeitig zu einer Therapie, weil er auch heute eigentlich, was ist auch das Komische, dem Tod seines Vaters ist er heute noch am Knacken. Mhm. Und dann hat er kurzzeitig eine Therapie angefangen und dann passte ihm aber die Therapeutin nicht und dann hat er das wieder aufgegeben. Mhm. Aber vielleicht muss man in diesem Fall ja auch gar nicht erst direkt eine große, lang angelegte Therapie denken, sondern erstmal um, dass man an ein paar klärende Gespräche denkt. Also, guck mal, ich bin jetzt auch eine neutrale Person. Wenn da eine neutrale Person euch beiden gegenüber sitzt und ihr beide mal eure Standpunkte sagt und die so ein bisschen zwischen euch vermittelt, vielleicht würde das ja schon einiges lösen. Zumindest als ein Versuchsmodell mal. Hm. Ja, das war ja auch der Grund meines Anrufes eigentlich, weil ich eben kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehe und eben mir trotz alledem noch sage, das kann es nicht gewesen sein. Und du liebst deinen Mann auch noch? Ja, sicher. Ja. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst letztes Jahr geheiratet. Ich meine, da kann auch keiner. Und wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem natürlich, was in deinem Mann vorgeht, aber irgendwie sagt mir so das Gefühl von dem, was du erzählt hast, dass er dich wahrscheinlich genauso noch liebt wie du ihn. Aber da ist jetzt so ein Schicksalsschlag dazwischen geknallt, mit dem ihr so gemeinsam nicht fertig werdet. Und darum finde ich das ganz, ganz dringend erforderlich, dass ihr sowas einfädelt. Ich möchte dir anbieten, dass du mit Annette, das ist meine Psychologin heute Nacht, ein paar Worte redest. Annette kann dir vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie man das einfädelt, wohin ihr gehen könnt. Sie hat Adressen hier und alles Mögliche. Und du kannst natürlich mit ihr auch noch ein bisschen weiterreden. Ja. Also ich würde das sehr gut finden, wenn ihr das machen würdet. Ja, wäre mir auch ganz lieb. Du legst auf und Annette ruft dich gleich wieder an. Alles klar. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ich bedanke mich, ja danke. Tschüss. Tschüss. Edda ist dran und Edda ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Edda. Edda Grüße aus Berlin an Köln. Ja, das ist schön, das hören wir immer gerne. Ja. Zurück von Köln nach Berlin auch. Dankeschön. Ja, und zwar bei mir geht's um Big Brother. Um Big Brother. Jawohl. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ja, leider kam dann dieses traurige Thema. Ja. Aber trotzdem, also ich habe heute schon bei RTL 2 angerufen. Ich bin stocksauer. Du bist stocksauer. Du hast bei RTL 2 angerufen. Spanne uns nicht auf die Folter. Was hast du zu kritisieren? Erstens mal, dass diese Frauen sowas von links sind. Ja, die sind intrigant. Ne? Die sind so link. Ich sehe es auch die so. Die Kerstin ist link. Die Manu ist link. Und diese kleine... Und die Heulsuse, diese kleine Heulsuse, die könnte ich auf den Mond schießen. Ich auch. Ja. Trotzdem ich selber eine 18-jährige Tochter habe und wir das hier mit Mengen uns angucken, mit alles junge Leute. Die macht und immer auf kleinen Mädchen, ne? Mit ihren, mit ihren Schokoaugen. Aber ne? Dabei hat sie einen älteren Freund gehabt und hat mit dem und in Sizilien unten und ach, weiß ich. Genau. Aber jedenfalls, das war ihr Leben da scheinbar und weiß der Deibel. Mhm. Aber sie macht eben halt auf babyhaft. Auf Mäuschen. Und streichelt und geheiert und gemacht. Genau. Und oh, wie ich das hasse. Und natürlich, die schlimmste Sache ist Zlatko und Jürgen. Sind jetzt nominiert. Jawohl. Ja. Jetzt und hast wir du trauern. Ja, trauert. Jetzt hast du heute bei RTL 2 angerufen, aber du kannst ja nicht sagen, hier die ich wir können die, ja nichts machen. Nee, wie hast du dich denn da beschwert? Du kannst ja nicht sagen, ich finde die Weiber blöd. Nein, ich hab gesagt, dass keiner mehr gucken wird. Ach so, ja, das ist ja eine falsche Androhung. Ne? Du guckst ja wahrscheinlich umso mehr jetzt noch, ne? Nee, dann nicht mehr. Wenn die beiden raus sind, nicht mehr. Na, erstmal ist ja nur einer raus dann. Ja, trotzdem. Und wenn die das wirklich machen würden, ne? Sich später dann das Geld teilen, finde ich klasse. Das find ich, also ich merke schon, du magst die beiden Jungs sehr gerne. Unheimlich, weil die unheimlich ehrlich sind. Ja. Meine Tochter lebt zwar in Köln, meine Älteste, und sagt, so sind manche Kölsche immer, aber weil der so lustig ist und so irre drauf. Was ist denn dein Tipp? Wer wird denn von den beiden rausfliegen? Jürgen. Jürgen? Ja. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch, ja. Mhm. Naja, und dann ist noch etwas, ich bin bestimmt kein Sexmuffel, auch mit 55 nicht, war ich noch nie, bin immer gut drauf und bin mit vielen jungen Leuten zusammen, aber ich hasse das, die haben ihre Stunde bekommen und warum müssen sie denn in die Mädchenzimmer da kriechen und dann da ihre Das macht Kerstin extra als Show. Ja, die ist kopfgesteuert, die weiß ganz genau, dass sie dort damit vielleicht Punkte kriegt. Ja. Weißt du, wen ich auch noch ganz schlimm finde? Mhm. Manu. Na, die ist ja noch schlimmer, diese Teletubby-Tante da. Das ist ganz schrecklich. Ja. Die hatte bei mir schon verschissen, als die erste Sendung stattfand. Ja. Da wurden die alle vorgestellt. Ja, richtig. Und dann sagte die auf die Frage, was wäre dein größter Wunsch, da hat sie gesagt, ich möchte einmal 5 Minuten in ein Mikrofon sprechen und die ganze Welt muss mir zuhören. Ja, ja. Das ist ja bescheuert. Vielleicht denkt sie, sie wäre Claudia Schiffer. Ja, das denkt sie auch. Ja. Eine Ähnlichkeit hat, also etwas. Nicht, aber wenn sie da sitzt und diese Haya-Paya-Sache macht mit den Kopfstreicheln bei der kleinen Jonah da. Ja, ja. Und nein, um Gottes Willen, wie ich das hasse. Sag mal, wie stehst du denn, wo wir uns schon gerade so schön drüber unterhalten, wie stehst du denn zu Andrea? Die ist also Andrea schwer. Andrea finde ich klasse. Aber die ist ein bisschen schwer einzuordnen, ne? Ja, aber sie ist bestimmt ein sehr, sehr ehrlicher Typ irgendwo. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob sie sich nicht doch jetzt, wenn einer rausgeht von den beiden, doch zu der anderen Clique hinzieht. Ich hätte gestern schreien können. Habe geschrien. Als die Nominierung stattfand. Ja, wie verlogen auch. Die Frauen, Ausnahme Andrea, rumeierten, ne, bis die mal ihren Namen sagten. Richtig. Und Andrea hat es gut gemacht. Er hat gesagt, ich nominiere die und die, weil ich die unsympathisch finde. Ich kann nicht drauf. Richtig. Und so muss es ja auch sein. Ja. Ne? Na, und trotzdem, also ich meine, wie ist es möglich, die sagen heute, sie haben sich nicht abgesprochen und wie kann man, die Kleine sagt, wenn ich jetzt 7 Kinokarten hätte und eine davon oder so abgeben müsste und so weiter. Und vorher sagt die Manu, genau dieselbe Geschichte mit diesen Kinokarten. Ich sage dir hundertprozentig, dass die sich abgesprochen haben. Na sicher. Vielleicht sogar in diesem Raum, in den sie da eine Stunde gehen können, damit das überhaupt gar niemand mitbekommt. So sehe ich. Könnte sein. Jetzt sollen sie doch lieber dort ihre Sexgeschichten machen, der Alex und die. Meine, die machen ihr Späßchen da, aber... Jetzt sag mir mal noch, was du auch so grundsätzlich zu Slatko denkst. Da machen sich ja viele drüber lustig, weil er so dumm ist. Nein, ist er nicht. Wie denkst du über ihn? Für mich ist Slatko erstens mal der Realschulabschluss, kann er ja also so dumm nicht sein. Mhm. Ja? Mhm. Und also für mich ist dieser Junge, wie soll ich sagen, also herrlich. Irgendwo ist der herrlich, der scheint schon cool zu sein. Ob er nun bei Stefan Raab ist, überall, wo man hinhört, genau. Harald Schmidt macht seine Witzchen. Ja. Aber die machen sie ehrlich und echt. Wem würdest du es denn gönnen, dass er oder sie gewinnt und bis zum Schluss dabei ist? Ja, also meine Favoriten waren, wie gesagt, immer Andrea, Slatko und Jürgen. Mhm. Also dann, die drei. Ja, also zwei haben noch eine Chance. Einer muss raus. Ja, und leider wurde mir das heute auch gesagt, es heißt, ich kann einen Beschwerdebrief schreiben oder faxen, aber das nutzt uns ja doch nicht viel. Nee, das nutzt nichts. Man kann nur mal Luft ablassen und vielleicht bei Domian anrufen. Ja, das habe ich ja getan jetzt. In der Hoffnung, dass viele andere auch so denken. Aber ich glaube, wir beide sind ja ziemlich einer Meinung. Ja, ja. Also wir haben die schon alle richtig durchschaut, ne? Naja, also wirklich, also vielleicht ist es auch mein Alter, dass ich da schon so ein bisschen, aber meine Tochter denkt genauso und die ist 18 Jahre alt und die packt es genauso. Wollen wir noch einen draufsetzen, auch bei der Nominierung gestern? Mhm. Also das Übelste fand ich wirklich, oder wo ich auf dem Sofa saß und immer klopfte und sagte, nur sag es doch schon, ja. War die Kleine, ne? Sie bekam es nicht raus, ne? Nein, das dumme Ding. Weil sie wird manipuliert. Ja, sie wird manipuliert. Ich meine, wenn sie so viel Streicheleinheiten von allen bekommt, aber sie mochte doch den Slatko. Ja, aber es ist alles falsch. Und dann war sie wieder auf den John. Ich meine, der John, was macht der? Der ist doch eigentlich überflüssig dort. Ja, der hält sich auch irgendwie so raus. Wie schätzt du ihn so charakterlich ein? Ihn charakterlich? Ja. Also der dreht sich nach dem Wind. Mhm, für mich dreht er sich völlig nach dem Wind. Ja, er wurde für mich auch unglaubwürdig, als er irgendwann mal sagte, ja, ich bin hier überhaupt nicht wegen des Geldes. Ja, aber wie macht er das? Da ist meine Frage. Die sind, also Slatko jetzt auch, ne? Und der John, der hat seine Freundin, sein Kind. Und beide sind sehr arbeitslos. Was macht das Arbeitsamt mit den Leuten? Gute Frage, weiß ich auch nicht. Deswegen nehme ich dem das auch überhaupt nicht ab, dass der nicht scharf auf das Geld ist. Es ist doch okay, wenn er scharf auf das Geld richtig, wäre. Jeder von uns würde sich auch freuen, wenn er so viel Geld gewinnen würde. Ja, na klar, wer möchte das nicht? Und dann so tun, als würde man das nur wegen des Spaßes machen. Nur aus Spaß an der Freude machen oder weil man eine neue Erfahrung haben möchte. Ist doch Blödsinn. Das Arbeitsamt muss die doch freistellen. Da habe ich die ganze Zeit schon drüber gedacht. Ich vermute mal, dass das schon geregelt worden ist. Sonst hätten die schon Ärger, glaube ich. Dieses Arbeitsamt dafür zahlt jetzt fürs Kind oder für die Frau? Ich glaube schon. Irgendwie wird die Firma das schon, die RTL 2 wird das irgendwie organisiert haben. Eine Schlussfrage noch. Ja, du bist ja nur wirklich ein Fan, ne, dieser Sendung. Aber wie? Ich bin schon richtig süchtig. Jetzt sag mir mal, es ging ja auch schon ein böser Aufschrei durchs Land. Mhm. Die Tierschützer und Schützerinnen haben sich mal wieder und zusammen. Die Hühner. Genau. Die haben mir gesagt, die Katze muss da raus. Was sagst du zur Katze? Na, ich habe selber zwei. Ja. Und wird die Katze seelische Schäden davon tragen, wenn das Haus aufgelöst wird im Mai? Ich weiß nicht, wo sie vorher gelebt hat. Im Heim. Im Heim. Mhm. Also dann kennt sie mehrere Leute um sich rum. Mhm. Nicht? Ein Heim hat ja nicht nur einen Pfleger. Mhm. Dann denke ich also, glaube ich nicht, dass sie da einen Schaden, denn man sieht zu wenig, ob sich die sehr viel mit der Katze beschäftigt. Ja, die läuft immer nur irgendwie da rum und so. Ja, aber daraus, und was mich wundert, dass sie nicht an die Hühner rangeht. Ja, die geht nie raus, ne? Oder? Na doch, die war draußen schon. Habe ich gar nicht gesehen. Doch, doch, das habe ich gesehen. Aber du bist auch dafür, dass die Katze da bleiben sollte. Ja, naja, die Katzen beruhigen ja Nerven, ne? Genau, man soll es alles nicht so eng sehen. Das sehe ich auch. Also eine Tierquälerei oder so. Ach, ist Quatsch. Das auf keinen Unsinn, Fall. Meine. Wenn da voll jemand sowas braucht, ja, das wäre ja Quatsch. Die wird gestreichelt und verwöhnt von allen. Die kriegt ja ihre Streicheleinheiten und ihr Futter und alles. Aber der Jürgen, ich fand's ehrlich, wenn er sagt, wie hat er sich ausgedrückt? Ja, der steht nicht auf Katzen, er hat auch eine Katzenallergie, glaube ich. Ne? Er hat doch irgendwie da sehr, sehr einen eigenartigen Satz gesagt, aber fällt mir auch nicht ein. Mir hat's Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Dankeschön. Und wir gucken dann doch wahrscheinlich doch weiter. Ne? Aber naja, wenn die Beine raus sind, macht's mir ja keinen Spaß. Ja, vielleicht sollten wir dann einfach nicht mehr gucken. Nee. Wir entscheiden. Ich habe gesagt, heute beim RTL 2, bei Big Brother mit den Leuten, da habe ich gesagt, ich boykottiere euch dann. Wir entscheiden das nächsten Montag. Ja. Ne? Edda, schöne Grüße nach Berlin nochmal. Dankeschön. Tschüss. Schöne Grüße nach Köln. Dankeschön. Ich danke tschüss dir fürs Gespräch. Ja, tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 25 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Uhr 33, 50 Sekunden. Radio 1 Live ist hier, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne festes Thema. Ihr seid die Themenvorgeber. Ihr könnt euch anrufen. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer. 0800 5678 111 kostet nix. Markus begrüße ich jetzt herzlich und der ist 23 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, es fällt mir persönlich sehr schwer, darüber zu sprechen, weil du der Erste bist, mit dem ich darüber rede. Mhm. Also im Großen und Ganzen geht es um das Thema Homosexualität. Mhm. Ich hatte bis vor 2 Jahren zwar schon eine längere Beziehung mit einer weiblichen Person, mhm, Beziehung, ja gut, sag ich mal, wenn man es Beziehung nennen kann überhaupt, also es war vielleicht meine Freundschaft. Also warst nicht mit der Frau richtig zusammen? Also doch schon, also wir waren 4 Jahre zusammen. Und mit Sex auch? Nein, das nicht. Das ist genau das Thema, wo es nicht vorgefallen ist. Aber nach Aussehen war es eigentlich eine Beziehung, sag ich mal. Ja, aber also besonders gegen Ende der Beziehung bemerkte ich bewusst erst, dass meine Neigung eben auch zu Männern vorhanden ist. Die Beziehung habe ich dann dadurch beendet. Und dieses Jahr, jetzt im Februar, habe ich eben einen Mann kennengelernt. Und für mich war es, glaube ich, lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns schon oft getroffen und ja, besser gesagt, ich fahre oft zu ihm, habe schon sehr oft telefoniert und verstehen uns auch sehr gut. Und ja, ich sag mal so, die Beziehung ist eben schon, wie wenn wir uns jahrelang kennen würden. Und ich hätte nie gedacht, dass man eben so auf jemand was empfinden kann, also wir verstehen uns wirklich super. Seid jetzt auch richtig zusammen, kann man ja sagen? Ja, kann man sagen, ja. Und mein Problem ist jetzt eigentlich, dass gerade die Auswahl, also wie gesagt, das weiß niemand, dass ich eben auch eine Neigung zu Männern habe, also meine Familie nicht, meine Freunde, Bekanntekreis, alle nicht. Und es kommt eben langsam zum Vorschein, sage ich mal, dass ich eben eine Beziehung führe, weil ich eben auch öfters wegfahre, weil ich eben auch noch zu Hause wohne, ist noch mein Problem. Ach, du wohnst bei den Eltern noch? Ja, ich wohne noch zu Hause. Und jetzt kommt eben immer mehr, sage ich mal, zum Vorschein, dass eben, also im Umkreis sieht es so aus, als ob ich eine Freundin hätte. Wie? Verstehen. Also im Umkreis sieht das so aus? Ja, also meine Mutter zum Beispiel, die weiß, dass ich eine Beziehung habe. Ach so, du täuscht vor, du täuscht eine Frau vor. Ja, was heißt vortäuscht? Ich habe also, wie soll man das erklären? Das ist schlecht zu erklären. Ja, was sagst du denn deiner Mutter, wenn du wegfährst? Ich fahre zu einem Freund oder sagst du, ich fahre zu meiner Freundin? Ich sage zu meinem Schatz. Zu meinem Schatz. Ja. Und die Mutter geht davon aus, dass es eine Frau ist. Ja, genau. Nun läuft das ja schon eine Weile mit dem Schatz. Will die Mama nicht mal den Schatz kennenlernen? Ja, das ist das Problem im Moment bei mir, ja. Weil also es wird immer mehr gebohrt im Moment. Auch von Freunden und Bekannten und so weiter spricht es eben rum, dass ich eine Beziehung habe. Wohnt denn dein Schatz recht weit weg von? Das sind circa 90 Kilometer von mir. Ah ja, das kann man natürlich dann gut geheim halten. Das geht. Wo hast du ihn kennengelernt? Das war mal auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz? Ja. Schneller Sex auf dem Parkplatz? Nein, das nicht. Also ich habe es durch einen Bekannten erfahren, dass da eben, sag ich mal, Schwule oder an dem Parkplatz als Mann sind, Homosexuelle. Da bin ich mal hingefahren, nachdem ich die Beziehung damals zur weiblichen Person beendet habe. Und ich bin jetzt jemand, wo eben groß draus rumfährt und jemand aufreißt oder sowas. Durch Zufall eigentlich kennengelernt und haben uns eben unterhalten und so weiter und dann ist eben mehr draus entstanden. Du bist aus Neugier zum allerersten Mal in deinem Leben zu so einem Parkplatz gefahren? Gut, ich war schon öfters dort, aber es hat sich noch nie was ergeben vorher, sag ich mal. Achso, du hast immer nur geguckt und dich der Atmosphäre auch so ausgesetzt, weil das spannend ist. Ja, genau, reine Neugier. Ja, ich meine, das ist natürlich schön, das hört man selten, dass eine Beziehung, eine richtig tolle Liebesbeziehung auf so einem Parkplatz ihren Lauf nimmt. Und das ganz kleine Problem vielleicht noch, ich bin im Moment noch, ich hatte jetzt also den Monat 23. Und mein Freund sozusagen ist 34. Das ist auch ein Stück. Naja, also so. Das geht. Ja, das geht ja. Wenn er jetzt 54 wäre, wäre es ein bisschen schwerer. Aber 34 und 23 geht ja noch. Ja. So, was machen wir jetzt mit dir? Du wohnst wahrscheinlich ich höre das irgendwie so raus, auf einem Dorf oder einer kleinen Stadt. Stimmt das? Ja, schon etwas kleiner noch, ja. In einer kleineren Stadt. Eher von hier aus gesehen im Süden. Ne? Du musst das jetzt nicht sagen, bitte nicht. Also eher im Süden. Ne? Stimmt. Ja. Eher im Süden, ja. Was machst du beruflich? Ich bin gelernter Großhandelskaufmann, arbeite im Moment als stellvertretender Chef sozusagen auf einer Tankstelle. Und die Nachbarn und die Verwandten und die Freunde, dein Freundeskreis ahnt auch überhaupt gar nichts. Du hast auch keinen besten Freund oder keine beste Freundin, der du dich schon mal anvertraut hast. Sag mal, nein, wie gesagt, du bist der Erste, der mich jetzt anvertraut. Also die erste Fremde, abgesehen von deinem Schatz. Ne? Genau. Markus. Das sind so Geschichten, von denen ich manchmal so denke, dass das gar nicht mehr heute so oft passiert. Ja, aber es passiert. Ich finde das sehr, sehr schwer. Weil ich auch nicht weiß, wie meine Eltern so darauf reagieren würden. Ja. Wie ist denn dein Elternhaus? Ist das eher liberal oder auch sehr konservative Leute? Wie schätzt du das denn? Gut, ich sag mal, so, man kriegt es ja insgesamt als man mit durch Fernsehen und so weiter, wenn so in der Richtung mal was kommt, Homosexualität oder sowas. Und wie ich hier von meiner Familie so mitkriegt habe, glaube ich, wird das alles was Unnormales. Abgestimmt. Sind deine Eltern, was für ein Milieu ist das? Sind das eher einfache Leute, also Mittelstand oder sind es reiche Leute? Mittelmäßig habe ich jetzt gebaut, zwar neu, aber die Reichste. Nicht die Reichste. Normal, normale Leute. Ja. Hast du Geschwister noch? Ja, drei Stück. Alle jünger. Alle jünger als du. Wieso wohnst du denn mit 23 Jahren noch bei Mama unterm Rock? Darf ich das mal fragen? Ich sag mal so, weil wir jetzt erst vor 2 Jahren, 1,5 Jahr gebaut haben. Ich habe da jetzt viel mitgeholfen und auch mit investiert teilweise. Und gut, da habe ich jetzt halt noch mal einen Zimmer im Moment. Aber im Moment tendiere ich schon dazu, auch mehr Zellen auszuziehen. Was? Du bist dabei auszuziehen? Ich tendiere jetzt schon so langsam dazu. Dann, ne? Also ich glaube ja auch, dass das ein wichtiger Schritt auch für so ein öffentlich Machen in der Familie oder im Verwandtenkreis auch ist, vor allen Dingen, wenn die Verhältnisse so sind, wie du sie geschildert hast, dass man auf eigenen Füßen steht und eine eigene Wohnung hat. Ja, klar. Ich glaube, dass es dir dann einfacher fällt, dich auch zurückzuziehen und auch so dein eigenes Leben zu leben, beispielsweise auch deinen Schatz eben mal nach Hause kommen zu lassen, ne? Ja, klar. Und nicht dieses ganze Geheimnistheater da zu spielen. Vielleicht bei mir ist halt noch eine gewisse Schwelle vorhanden, sage ich mal. Manchmal, ich meine, durch das, was wir uns eben sehr gut verstehen, bin ich halt kurz davor, als dass meine Mutter also mich schon zu Hause sozusagen oder sowas mal anzudeuten in der Richtung. Mhm. Aber es ist irgendwo doch noch eine Schwelle, also so ein gewisser Punkt, wo ich noch nicht drüber wegkomme. Wobei dir natürlich völlig klar ist, wenn du hier anrufst und mir das erzählst, dass ich dir gar nichts anderes sagen werde und ich es dir auch sagen muss, aus tiefster innerer Überzeugung, dass du so allmählich anfangen musst, du musst es ja nicht im Holzhammer machen, so allmählich anfangen musst, dich zu deinem Leben und deinem Sein zu bekennen. Ja, das ist mir klar. Das musst du einfach machen. Und mir war es vielleicht auch mal wichtig, überhaupt mal mit jemandem drüber zu sprechen. Und du wirst auch vielleicht viele üble Dinge aushalten müssen und viele dusselige Argumente hören, viele beleidigende Argumente vielleicht auch, aber da musst du jetzt durch und das ist dein Leben und wähle doch vielleicht erstmal bei deinen Eltern die Person aus, die dir emotional näher steht, wenn das die Mutter ist. Wenn du zu der einen besseren Draht hast, dann fang doch bei ihr mal an und taste dich mal an das Thema ran oder sag es ihr ganz einfach. Na, wie ist es denn? Ist die Mutter näher oder der Vater? Ja, schon die Mutter. Die Mutter, Wie alt sind die Eltern? Meine Mutter ist 44. Na gut, ich habe einen Stiefvater, der ist auch noch ein bisschen jünger, der ist so 38. Weißt du, und wenn, spielen wir das mal so durch, du offenbarst dich zu Hause und es entstehen Spannungen und Streit, das kann ja alles sein am Anfang, oder Unwohlsein, dann ist es natürlich für dich viel angenehmer und viel leichter, wenn du eine eigene Wohnung hast. Ja, genau, das ist mein Problem. Ja? Also ich würde dieses auf jeden Fall, wenn du das selbst schon angedacht hast, das aber auch dann beschleunigen und auch mal so im Freundeskreis nachdenken. Da gibt es sicher den einen oder anderen Menschen, den du wertschätzt. Ja, klar. Wo du sagen würdest, das ist schon ein enger Freund von mir. Und es da auch mal so vielleicht so schrittweise machen. Du musst nicht durch euren Ort rennen mit dem großen Schild, ich bin schwul, das ist völliger Unsinn. Okay. Mach es auch ganz langsam, aber mach es nur ein bisschen. Jeder Schritt ist für dich ein Triumph und eine kleine... Ja, das ist halt eine große Belastung, wenn es halt immer vor jedem und allem verheimlichen muss. Ja, es ist ätzend, diese Lügerei. Ja. Das ist ganz grauenhaft. Gar niemand, mit gar niemandem im Endeffekt noch drüber reden kannst, oder weil es halt niemand weiß in der Richtung. Das ist sehr belastend. Also Max, ich glaube, es ist alles gesagt. Ja. Du musst es jetzt nur tun. Ne? Ja, klar. Du musst es, glaube ich, auch bald tun. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Alles klar. Und grüß deinen Schatz von mir. Ja, tschüss. Alles gut für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Peter! Ja, hallo Jürgen. 36 Jahre alt. Ja. Stimmt, ne? Abend oder guten Morgen. Ja, guten Morgen, sagen wir immer so. Ja, mein Thema, ich kriege nicht genug. Du kriegst nicht genug? Von Frauen. Ich dachte es mir doch fast schon. Ja, das haben dir deine Mitarbeiter sicher. Nein, nein, ich sehe hier nur Peter 36. Ich weiß nichts von euch, die ihr bei mir anruft. Ja. Du kriegst nicht genug von Frauen. Ja, ich bin LKW-Fahrer, bin die ganze Woche auf Achse und... Ja, ich bin so ein bisschen nervös. Egal, aus damit. Also ich frage dich einfach mal ein bisschen, ist es vielleicht einfacher zu antworten, als nur zu erzählen. LKW-Fahrer, hast du eine feste Beziehung? Ja, habe ich. Wie lange schon? Seit 1992. 92? Verheiratet? Nein, wir leben so zusammen. Und du gehst deine Frau tausendmal fremd? Mindestens, ja. Mindestens. Naja, es ist, wie soll ich sagen, ich bin... Also als LKW-Fahrer kommt man ja viel rum. Ja. Und erzähl mal so von deinem Leben. Wie lange bist du auf Tour, immer so im Durchschnitt? Meistens die ganze Woche über. Also von Sonntagabends 10 bis Freitagsnachmittags, teilweise bis Samstagsmorgens. Ja. Erzähl mal, wie läuft denn das mit den Frauen dann? Naja, was man so an den Raststätten kennenlernt, LKW-Fahrerinnen, also Kolleginnen. Ach, da läuft dann auch was unter? Da läuft ab und zu was. Also es soll jetzt nicht heißen, dass alle Kolleginnen mit anderen Trackern ins Bett gehen, aber... Kann aber passieren. Und dann auch nicht ins Bett, sondern in die Kabine wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ja. Was sind denn das sonst noch für Frauen, die man auf Rastplätzen so für eine schnelle Nummer mal kennenlernt? Das sind zum Beispiel Tramperinnen, besonders so in den Sommermonaten. Mhm. Wenn es jetzt demnächst auch wieder losgeht, wenn die Sommerferien anfangen, was da so unterwegs ist, was dann auch, je nachdem, in welches Land ich gerade fahre. Ich fahre so viel Frankreich, Spanien, aber auch Tschechei und so. Mhm. Und da lernt man dann doch immer wieder was kennen. Bist du gerade auf Tour übrigens? Nein, ich bin jetzt zu Hause. Jetzt ich hatte einen Arbeitsunfall und sitze jetzt zu Hause vom Fernsehen. Und die Freundin schläft? Nein, die ist nicht da, die ist arbeiten. Die ist arbeiten? Die ist arbeiten, die arbeitet im Altenheim. Seit 1992 mit ihr zusammen? Ja. 8 Jahre? Ja. Wann fing das denn an, dass du auch andere Frauen haben wolltest? Also das war eigentlich schon immer in mir drin, auch als ich noch nicht auf dem LKW gesessen habe. Ich bin jetzt seit 1986 auf dem LKW. Mhm. Und ich sag ja, es hört sich blöd an, ich kriege nicht genug. Mhm. Ich bin auf Deutsch gesagt immer geil, immer. Mhm. Und wenn ja, gab es denn mal eine Phase, nachdem du mit deiner Freundin zusammen warst, in der du ihr treu geblieben bist? Gab es auch, wenn alles so jung und frisch ist, also man hängt so aneinander, dann das auch. Aber das 1992 mit ihr zusammengekommen, wann das erste Mal fremdgegangen? Ein Dreivierteljahr später. Dreivierteljahr später. Jetzt sag mir mal bitte, du sagst das wirklich so, als stünde da eine Riesenzahl hinter. Wie viele Frauen sind denn da zusammengekommen in diesen fast 8 Jahren, 7,5 Jahren, sagen wir 7 Jahren? Also ich habe sie nicht gezählt. Ich könnte es. Nicht an einer Hand, aber ich könnte es. Ja, nicht an einer Hand ist mir schon klar. Das ist wahrscheinlich mehr Sinn als 10. Es ist ja auch so, wenn ich... Anders gefragt, wenn du... Wie viel Mal pro Woche? Oder kommt das denn regelmäßig pro Woche vor, dass du... Das ist unterschiedlich, Jürgen. Je nachdem, was sich gerade findet und wenn sich nichts findet, dann ist auch zum Beispiel die E55, der Straßenstrich, der größte Straßenstrich Europas, da Richtung Tschechei, ist da auch. Und das ist eigentlich, das mag sich schweinisch anhören, das Einzige, was mich belastet, das ist meine Gesundheit, wenn ich mir da unterwegs irgendwie was fange und auch wenn ich meine Freundin anstecke. Mhm. Das heißt, du greifst auch schon mal bei einer Hure zu? Ja. Ja. Und hast dann Geschlechtsverkehr ohne Kondome? Nein, mit. Mit Kondomen. Grundsätzlich. Dennoch kann man sich natürlich auch... Weil dafür bin ich zu egoistisch. Aber es kann immer mal was passieren. Und das ist eigentlich das, was mir zu schaffen macht. Nicht so sehr, dass ich meine Freundin betrüge. Sie selber, ja, sie macht schon mal so Andeutungen, ne? Wer weiß, mit wie vielen Frauen du unterwegs da und was da alles so... Ich ziehe das dann immer ins Lächerliche. Mhm. Also sie ahnt schon irgendwas. Aber sie bohrt nicht weiter. Nein, sie bohrt nicht weiter. Vielleicht will sie es auch gar nicht wissen. Ich weiß es Bist nicht. Du denn sicher, dass sie dir treu ist? Ist sie. Mhm. Sie ist eine Seele, ja. Kurioserweise am meisten belastet dich, dass du dann mit Prostituierten was hast. Es belastet mich nicht nur die Prostituierten, es belastet mich die gesundheitlichen Gefahren, die da drinstecken. Auch, denn auch wenn es safer ist, ist es trotzdem dann auch... meinerseits dann oral und so und ich kann mir kein Gummi über die Zunge ziehen. Warst du denn vor, wie alt bist du? 36, sag ich gerade. Warst du schon immer so drauf, solange du dich zurückerinnern kannst? Ja, das hat eigentlich schon sehr früh angefangen. Also als Beispiel jetzt, ich habe meine jetzige Partnerin, mit der ich auch zusammen wohne, auf einer Geburtstagsfeier meines Bruders kennengelernt. Und sie war die beste Freundin meiner Schwägerin. Und ja, mit meiner Schwägerin habe ich ab und an auch was. Heute auch noch? Heute auch noch. Früher, wir gehen mal ganz zurück, als du 18, 19 warst, 20. Auch dauergeil? Immer. Also seit der Pubertät kennst du dieses Gefühl nicht anders. Ja. Wäre es denn, wenn du beispielsweise einen Job hättest, der dich an deine Stadt binden würde. Das heißt, du würdest jeden Abend deine Freundin sehen. Würdest du dann auch noch weiter Lust auf andere Frauen haben oder könntest du das dann mit deiner Freundin leben und befriedigen? Ich glaube nicht, dass sie alleine mich befriedigen könnte. Es ist einfach dieses, dass ich immer wieder mal was Neues brauche. Es ist einerseits die Sicherheit zu Hause, wie in einer Familie sozusagen, dass alles geregelt ist und andererseits aber auch dieser Abenteuerlust, was in mir drin ist. Dass ich einfach, ich muss es mir nicht selber beweisen oder was. Aber wenn ich abends losfahre, sonntagsabends, dann bin ich schon am Überlegen, welche Raststätten fährst du am besten an, wie legst du die Tour am besten, damit so Frauen wieder, man weiß ja dann, wo sie stehen, auch trifft. Ich will jetzt mal was sagen zu unseren Stammzuschauern und Stammzuhörern und auch gleichzeitig zu dir. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Frau hier am Telefon, die eine Fernbeziehung hatte und mehrfach in der Woche ihrem Freund fremdgegangen ist. Über so Lines hat sie die kennengelernt. Mhm. Und ich habe diese Frau sehr beschimpft. Sehr beschimpft, damit sie ihr gesagt, was bist du für eine... Also, ich habe so ein bisschen... Ich habe es gehört. Ja, du hast gehört sogar, ne? Wie kannst du das tun? Und du verletzt deinen Freund ungeheuerlich. Mhm. Ich bin von einigen Seiten kritisiert worden deshalb. Und ich habe mir diese Kritik auch eingesteckt. Weil sicherlich hinter einem solchen Verhalten immer eine, ja, vielleicht sogar eine krankhafte Veranlagung steckt. Und ich habe sehr moralisch geurteilt, das ist ja auch okay. Ich finde es ja auch scheiße, wenn man dem festen Partner, den man liebt, so massiv fremd geht. Aber ich habe vielleicht auch zu wenig mich mit der Frau an sich beschäftigt. Deswegen habe ich dich jetzt auch so befragt, wie das in der Vergangenheit war. Du hast dann ja auch ein permanent schlechtes Gewissen, gehe ich mal von aus. Ne? Nein, Jürgen, ich laufe auch Gefahr, dass du mich gleich ausschimpfen wirst. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Es ist mehr die Angst, irgendwann mal mit dem HIV-Virus oder sowas umzukommen. Sei es nun die Syphilis, ein Tripper oder sonst was, womit ich zum Arzt müsste, dann würde meine Freundin das eh erfahren. Mhm. Und der HIV-Virus wäre noch viel schlimmer, wie wir alle wissen. Mhm. Und, ja, es muss gleich nicht HIV sein. Es können viele andere unangenehme Sachen, die vielleicht nicht so dramatisch sind, aber auch sehr unangenehm sind, die du dir auch anders holen kannst, eben auch wenn du geschützt bist. Ne? Ja, natürlich, ja. Das sage ich ja gerade. Wenn ich mir zum Beispiel eine Syphilis oder so, das kann ich mit Penicillin behandeln lassen und eventuell verheimlichen. So, jetzt aber hast du diese Bedenken. Was Tödliches hole. Du hast diese Bedenken, die berechtigt sind. Das Moralische tangiert dich nicht so sehr. Nein. Warum machst du es denn dann? Warum machst du es weiter? Weil du getrieben bist davon. Ich bin davon getrieben. Das ist also, ich weiß nicht, seit ich 15, 16 war, mit dem Mofa schon auf Campingplätze rumgetrieben und sowas. Also ich komme aus dem Sauerland, da ist ja nun an der Möhne, an der Sorpetalsperre und sowas, viele Campingplätze, viele Sommerurlauber, Holländerinnen und sowas. Es gibt immer so die gleichen Überlegungen in solchen Fällen. Da kann man sagen, wenn jemand so veranlagt ist und er weiß, dass er diese Veranlagung hat, warum lässt er sich dann oder sie sich auf eine feste Beziehung ein? Das ist, was ich gesagt habe. Das ist die Sicherheit sozusagen in der Familie. Wir haben zwar keine Kinder, aber es ist zu Hause alles geregelt, alles, was gemacht werden muss, um es mal blöd zu sagen, oder ganz egoistisch. Bequemlichkeit auch. Die Wäsche wird gemacht, das Essen ist da, und es ist alles geregelt. Mhm. Ja. Gab es mal Momente, wo du darüber nachgedacht hast, ich sag's ihr und wir versuchen gemeinsam irgendwie einen Weg zu finden? Ach, um Gottes Willen, unmöglich. Nein, nein. Was würdest du tun, wenn du dieses von deiner Freundin erfahren würdest? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich bin mir unschlüssig. Vielleicht würde es mich sogar erregen und ich würde sagen, wir machen was gemeinsam. Mhm. Aber ich weiß, dass sie es nicht tut und von daher brauche ich das Thema auch gar nicht anschneiden. Also dieses wäre ein absolutes Tabu, dass sie sich darauf einlassen würde, dass ihr zusammen in Swingerclubs geht oder irgend sowas. Ja, genau. Ja. Also diesen Gedanken hatte ich auch schon. Swingerclubs, also wenn ich davon irgendwas im Fernsehen sehe, K1, die Reportage oder sonst was, das macht mich unheimlich an. Und dann manchmal hatte ich schon auf der Zunge liegen. Und ich habe es auch schon so mal im Spaß zu ihr gesagt. Aber auch sofort, dass sie es als Spaß merkte, wollen wir nicht auch mal. Nur mal so, um die Reaktion zu sehen. Ne? Und da sagte sie, also wenn du sowas von mir verlangen würdest, dann wäre ich sofort weg. Ah ja. Wenn du am Wochenende da bist, funktioniert der Sex zwischen euch auch noch gut? Das funktioniert sehr gut. Auch nach sie gibt sich auch sehr viel Mühe. Also auch was jetzt schicke Unterwäsche anbelangt und sowas. Ne? Aber ich weiß, dass ich auf Röcke stehe. Und das wird alles, sie erfüllt mir... Sie liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ist es noch Liebe? Ihrerseits auf jeden Fall. Und deinerseits? Also ich hänge schon sehr an ihr. Liebe weiß ich nicht. Also ich bin ein sehr introvertierter Mensch und ich bin am Wochenende sehr ruhig, wenn ich zu Hause bin. Peter, wenn ich jetzt deine Freundin wäre, ne, und hätte das gehört... Sie hört es nicht. Das nein, ich nein, ich sage jetzt nur mal so. Ja, ja. Ich sage nur, wenn ich das gehört hätte, das würde mich vollkommen abtören. Liebe weiß ich nicht. Wir haben guten Sex miteinander. Und also ich will dich jetzt nicht so massiv beschimpfen, wie ich die Anruferin beschimpft habe letztens. Obwohl ich es verdient hätte. Ja, obwohl du es wirklich verdient hast. Es sträubt sich bei allem Verständnis für den Menschen, der vielleicht auch so eine getriebene Sexualität hat. Mhm. Kann ich alles vielleicht noch alles? Nee, nicht vielleicht. Ich kann es nachvollziehen. Nee, persönlich kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich akzeptiere es, wenn man alleine ist. Aber es liegt ja zugrunde wirklich eine tiefe Verletzung. Ne? Ja, du missbrauchst das Vertrauen deiner Frau. Ich weiß. Und das ist das Übel daran. Und du riskierst, wie du selbst sagst, eben auch noch die Gesundheit deiner Frau. Ja. Und das kann man einfach nicht billigen, bei allem Verständnis für... Das tue ich auch nicht. Und das ist es ja auch, was mich belastet. Ja, aber wie soll es denn weitergehen? Ich höre aus all dem, was du sagst, ich will mich gar nicht ändern. Ich will mich mal ausquatschen, aber ich will mich... kann mich wahrscheinlich gar nicht ändern, Jürgen. Ich habe das schon immer so gemacht und... Ja, aber meinst du nicht auch, dass es letztendlich auch dir, dass man es dir gönnen müsste, dass deine Freundin dir auf die Schliche kommt und dass sie alles aufbricht? Also wenn ich in manchen ruhigen Stunden mal schon so darüber nachgedacht habe... Also verdient hätte ich es. Ja, du hast es wirklich verdient. Nicht übel. Mensch, 8 Jahre. Stell dir das mal vor, das sind 8 Jahre Betrug. Und das arme Ding sitzt zu Hause, wäscht deine Socken und liebt dich noch und kauft sich noch schöne Unterwäsche, um dich am Wochenende geil zu machen und um dir ein schönes Wochenende zu bereiten. Ja. Und du fährst an den Strich, an den Straßenstrich und holst dir irgendwelche Nutten. Ja, da fahre ich hin, wenn sich gar nichts anders... Ja, umso schlimmer. Wenn sich gar nichts anders einsetzt. Ich kann nichts dafür, dass ich sage, ja, ich kriege nicht genug. Das ist dieser Sexualtrieb. Mhm. Ja, aber das greift auch nicht. Ich kann nichts dafür. Mag ja sein. Dafür kannst du nichts. Aber du kannst dafür, dass du deine Frau belügst. Dafür kannst du was. Ja, aber was soll ich machen? Ich denke, wenn ich zu ihr jetzt sagen würde, wenn ich jetzt die Wahrheit auf den Tisch legen würde, ist die Beziehung natürlich kaputt. Unglücklich. Ja, ist es, ja. Die Beziehung wäre zu Ende und auch von ihrer Seite. Mhm. Ich weiß nicht... Habt ihr Kinder eigentlich? Nein, ja. Gott sei Dank. Mhm. Ja, also wie du deine Freundin jetzt beschrieben hast, kann es durchaus sein, dass die Beziehung dann zu Ende wäre, ja. Mhm. Ja, das wäre so mit Sicherheit. Mhm. Mhm. Also wenn ich ihr früher sagen würde, pass mal auf. Aber das ist der Preis für das, was du gelebt hast oder wie du lebst. Weil wenn ich jetzt früher sagen würde, pass mal auf, ich habe da mal ein Verhältnis gehabt, ich glaube, das wäre schon das Ende. Und dann gehst du auch noch mit der... Wenn ich sagen würde, ich habe am laufenden Meter... Und dann auch noch mit der Schwägerin. Ja, das war ja schon vor ihrer Zeit schon. Ja, das macht ja nicht besser. Ich auch erst kennengelernt. Das macht ja nicht besser. Ich möchte nicht wissen, wie oft du mit der Schwägerin jetzt in all den Jahren schon Sex gehabt hast. Es ist ja auch so, dass wenn ich mit ihr schlafe, dann denke ich teilweise an meine Schwägerin. Mhm. Obwohl sie selber auch sehr, sehr attraktiv ist. Sie ist 34 Jahre alt und ist auch voll der Typ, auf den ich so stehe. Obwohl ich, ja gut, jetzt habe ich was Falsches. Es gibt eigentlich keinen festen Typ, auf den ich stehe. Wenn eine Frau hübsch ist, blond, rot, braun, schwarz, das ist egal. Wenn es zu ihr passt, dann ist das mein Typ. Peter, meinst du denn nicht, ich meine, wenn du immer unterwegs bist, ist die Chance relativ gering, dass es auffliegt. Aber dadurch, dass du auch noch einen festen sexuellen Kontakt mit der Schwägerin hast, besteht ja die Gefahr durchaus, ne, dass es mal durchsickert. Irgendwie. Ja, das ist eigentlich weniger, weil wir sind Motorradfahrer. Und sie hat Angst, sich hinten auf die Maschine draufzusetzen. Und dann fahre ich dann schon mal mit meiner Schwägerin los. Und deine Frau wittert da, deine Freundin wittert da auch gar nichts? Nein, weil sie ist ja sozusagen auch die beste Freundin meiner Schwägerin. Dadurch habe ich sie ja erst kennengelernt. Und wenn mein Bruder das will, mein Gott. Es ist schäbig, das ist alles irgendwie schäbig. Nicht irgendwie, es ist schäbig. Ich weiß. Es ist richtig schäbig. Das ist der Grund, warum ich dich angerufen habe, um mal so einen Rat jetzt außerhalb zu sein. Wenn ich jetzt da gibt es keinen Rat. Ah, toll gemacht und ne, die träumen wahrscheinlich selber davon. Aber irgendwo belastet es einen dann doch schon, wenn du wieder mit so einer Frau gerade vom Strich was hattest und dann wieder, naja, hoffentlich ist alles gut gegangen, hoffentlich hatte die Alte nichts. Das geht einem dann doch schon ganz schön an die Nieren. Ein Rat in dem Sinne gibt es da überhaupt gar nicht. Da gibt es das in dem Sinne nur, dass man eigentlich gar nichts anderes sagen kann, als zu betonen und zu unterstreichen, lass dieses Leben in dieser Konstellation sein. Ja, aber wenn du das so sagst und ich würde ihr jetzt rein Wein einschenken. Nein, weißt du was, das darfst du gar nicht machen. Du darfst diese arme Frau nicht so verletzen und ihr das alles erzählen. Das, was du vielleicht noch machen kannst, ist, dass du einfach sagst, dass du die Beziehung beenden willst, dass die Liebe nicht mehr da ist. Sag der Frau bloß nicht, was du alles gemacht hast. Du zerstörst ihr ein ganzes Jahrzehnt in der Erinnerung ihres Lebens. Ich weiß, es ist aber auch die Sache, wenn ich ihr das jetzt so sagen würde, ich liebe dich nicht mehr, dann würde sie auch was wittern, weil sie fragt mich jedes Mal am Wochenende, wenn ich sage, liebst du mich noch, liebst du mich noch? Und ich sage, ja natürlich und nimm sie im Arm und küsse sie. Du bist hoffnungslos in der Lüge verstrickt, Peter. Und dann geschieht es dir vollkommen recht, dass du bei jedem, was man sagt, antwortest ja, aber. Dann entweder versinkst du jetzt in deinem Lügensumpf oder du rettest das, was zu retten ist und beendest zumindest diese Beziehung. Wie auch immer. Wie auch immer. Das ist aber auch wenn das eine Frau ist, wenn das eine gute Frau ist und du die auch schätzt und ehrst, dann ist sie wenigstens das noch wert, dass du jetzt sauber einen Abgang hinkriegst. Ich muss jetzt auch Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Okay. Ich glaube, wir haben uns lange genug unterhalten und du kennst meine Einstellung, meine Meinung. Okay. Alles Gute. Alles Gute, tschüss. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Unser Thema morgen heißt, diesen Menschen möchte ich gerne wiedersehen. Geht doch mal ganz tief in euch und denkt darüber nach, wen ihr gerne wiedersehen würdet. Morgen 1 Uhr, tschüss.